legten ihre Hände an ihn und griffen ihn. Einer aber von denen, die dabei stunden, zog sein Schwert aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Und Jesus antwortet und sprach zu ihm: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mörder, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Ich bin täglich im Tempel bei euch gesessen, habe gelehrt und ihr